Leicht war die Umstellung vom Vorwärtskrieg zur Verteidigung im Osten nicht. Die Verteidigung hat uns nicht der Russe aufgezwungen, sondern nur 38 und 40 und 42 und zum Teil 45 Grad Kälte waren es. Und in dieser Kälte, da kann eine Truppe, die das von sich aus nicht gewohnt ist, zunächst so wenig kämpfen, als sie in der Gluthitze der Wüste in gewissen Monaten kämpfen kann. Allein in diesem Moment, da diese schwere Umstellung notwendig war, da habe ich es wieder als meine Aufgabe angesehen, die Verantwortung auch dafür auf meine Schultern zu nehmen. Ich wollte dadurch meinen Soldaten noch näher rücken. Und ich will Ihnen an dieser Stelle, soweit Sie es heute an diesen eisigen Brunnen hören, nur versichern, ich weiß, was Sie leisten. Aber ich weiß auch, dass das Schwerste hinter uns liegt. Wir haben heute den 30. Januar. Der Winter. Der Winter war die große Hoffnung dieses ostlichen Gegners. Er wird ihm diese Hoffnung nicht erfüllen. In 4 Monaten waren wir fast bis Moskau und Leningrad gerückt. 4 Monate des Winters im Norden sind jetzt vorbei. Er ist wenige Kilometer an einzelnen Stellen vorwärts gekommen und hat dort Hekatomben an Blut und Menschenleben geopfert. Es mag ihm das gleichgültig sein, aber es wird in wenigen Wochen im Süden bereits sich der Winter brechen und es wird dann der Frühling weiter nach dem Norden ziehen, das Eis wird schmelzen und es wird eine Stunde kommen, wo der Boden wieder hart und fest wird, wo der deutsche Musketier mit seinem Gerät auf ihm wieder operieren kann. Und wo neue Waffen aus der Heimat nachströmen werden und wo wir sie dann schlagen werden.